Da lächelte er erheitert über ihre Worte und sagte: »Mein Herr, veranlasse mich, für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist. Und lasse mich durch deine Barmherzigkeit eingehen in die Reihen deiner rechtschaffenen Diener.«